Inzwischen hatten sich die Gewitterwolken von allen Seiten so weit zusammengezogen, dass Atreo und der weiße Drache schließlich im Kreis herumgewirbelt wurden, wie ein Streichhölzchen in einem gewaltigen Strudel. Und nun erblickten sie die Sturmriesen. Sie rissen die Münder auf und schrien und brüllten und heulten und lachten einander zu. Den Drachen und seinen Reiter schienen sie nicht einmal wahrzunehmen, denn im Vergleich zu ihnen war er winzig wie eine Mücke. Atreo richtete sich hoch auf. Er fasste mit der rechten Hand nach dem goldenen Amulett auf seiner Brust und rief, so laut er konnte, »Im Namen der kindlichen Kaiserin, schweigt und hört mich an!« Und das Unglaubliche geschah. 8 glotzende Riesenaugen waren auf Aurin gerichtet. Es war plötzlich totenstill. »Gebt mir Antwort! Wo sind die Grenzen Phantasiens? Weißt du es, Lir?« »Im Norden nicht.« »Und du, Baurio?« »Auch im Osten nicht.« »Rede du, Schirk.« »Im Süden gibt es keine Grenze.« »Maestril, weißt du es?« »Keine Grenze im Westen.« Und dann sagten alle 4 wie aus einem Mund, »Wer bist denn du, der du das Zeichen der kindlichen Kaiserin trägst und nicht weißt, dass Phantasien grenzenlos ist?« Atreo schwieg. Er fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. Daran hatte er nicht gedacht, dass es überhaupt keine Grenzen gab. Dann war alles vergebens gewesen. Er fühlte kaum, dass die Windriesen ihr Kampfspiel wieder begannen. Es war ihm auch gleichgültig, was nun weiter geschehen würde. »Halt dich fest!« schrie Fuchur, als ein Windstoß ihn auf den Rücken warf. Aber es war schon zu spät. Atreo hatte den Halt verloren und stürzte in die Tiefe. Er stürzte und stürzte, und dann wusste er nichts mehr. Als er wieder zu Bewusstsein kam, lag er im weichen Sand. Er hörte Wellen rauschen, und als er den Kopf hob, sah er, dass er an einen Meeresstrand gespült worden war. Atreo setzte sich auf. Wie kam er hierher? Unwillkürlich griff seine Hand nach dem Amulett. Es war nicht mehr da. Die Kette um seinen Hals war fort. Er hatte das Medaillon verloren. »Fuchur!« schrie Atreo so laut er konnte. »Fuchur! Fuchur! Wo bist du?« Keine Antwort, nur das gleichmäßige, langsame Rauschen der Wellen, die an den Strand spülten. Nun war Atreo kein Drachenreiter mehr und kein Bote der kindlichen Kaiserin, nur noch ein kleiner Junge und ganz allein.